irgendwie müssen sie ja gleich, auch wenn sie sagen, so aus ihren Worten nehme ich jetzt, dass ihnen Qualität wichtiger ist als Quantität, wenn sie sagen, die User-Klicks spielen gar nicht so eine Rolle, aber irgendwie müssen sie sich ja finanzieren. Das machen sie auch, sie haben Werbung drauf. Da ist das Verhältnis von ihnen ja noch speziell. Sie sind Mr. Online Reports, sie sind Ein-Mann-Unternehmer, sind gleichzeitig Journalist und auch im Prinzip Anzeigenleiter von ihrem Medium. Also Ein-Mann-Unternehmen, das ist jetzt ein bisschen nett gesagt. Das sind natürlich, wir haben etwa 10 freie Mitarbeiter. Also so ist es nicht, dass ich alles allein mache. Ich bin zwar der Produzent von Online-Reports, in der Tat, aber es gibt jede Menge freie Mitarbeiter plus noch die zugewandten Orden, also die Informanten, die uns auch immer wieder Geschichten stecken und uns auf Themen löpfen und so weiter. Aber der verantwortliche Editor ist gleichzeitig der Anzeigenleiter, oder? Ist das manchmal ein Problem? Das Problem. Ja, man sagt ja, dass es zum Beispiel eine Art Firewall bräuchte zwischen kaufmännischen und publizistischen Bereichen. Das ist also die Meinung aus der alten Welt, wo man gesagt hat, die Redaktion darf nichts mit dem Verlag zu tun haben. Also quasi die Journalisten können schreiben, was sie wollen, und die Leute, die ins Rat müssen reinholen, bei den Kunden, die durch Journalisten kritisiert werden, die haben dann das Problem. Ich sehe überhaupt eigentlich in dieser Zusammenarbeit, die ich habe, dass ich auch selber Werbung akquiriere, sehe ich überhaupt kein Problem. Also es gibt x Beispiele von Werbekunden, und die wissen das auch, dass die Redaktion unabhängig ist. Ich würde mir ja nie irgendwie von einem Werbekunden zum Beispiel das Mund noch verbinden, wenn ich eine Geschichte finde. Wenn ich finde, das ist vertretbar und das ist eine Geschichte, die wir bringen müssen, dann mache ich sie auch.